Im Wald am Ufer des Silbersees. Zwei Burschen schachten eine Grube aus. Wir wollen den Hunger begraben. Aus den steinernen Häusern der Stadt folgte er uns in den Wald und wohnte mit uns in den Mooshütten am Silbersee. In der arbeitslosen Langeweile unserer Tage und pfenniglosen Armut unserer Taschen folterte er uns mit wilden Geschichten von den Dingen, die man essen kann. Jetzt gebieten wir Ruhe. Wir wollen es nicht mehr hören, dass die Bäcker in jeder Nacht backen, dass die Fleischer den Wurstvorrat räuchern, dass in der goldklumpigen Frucht der Saft reift. Was für Saft? Das Grab bringt diesen Lügenmund zum Schweigen. Es bäckt kein Bäcker. Es räuchert kein Fleischer. Es wächst keine Frucht. Versenkt den Leichnam. Du, dass es hilft? Kannst du eine siedende Bratwurst wegdenken? Hier knurrt's. Von unten dringt's hoch. Der Hunger knurrt. Seht an, der lässt sich nicht begraben. Er ist ein strenger Herr, der uns von innen aus regiert. Und wenn er es befiehlt, sind alle Mittel recht. Der Herr will fressen. Lasst euch das nicht zweimal sagen. Holt eure Rucksäcke. Wenn's schon gewagt wird, soll es lohnen. Der Bäcker backt uns Morgenrot, das allerfeinste Weizenbrot, das allerfeinste Weizenbrot. Wer das Geld vergessen, darf das Weizenbrot nicht essen. Für ihn gibt's kein Brot in der Not. Für ihn gibt's kein Brot in der Not. Alle deinen Gürtel eng um ein Loch. Es geht noch, es geht noch, es geht ja immer noch. Alle deinen Gürtel. Es denkt man, es geht nicht und dann geht's noch. Wo liegt das blanke Silbergeld, für das man Weizenbrot erhält, für das man Weizenbrot erhält? Nicht vergessen, wir haben's nie besessen. Für uns gibt's kein Geld in der Welt. Für uns gibt's kein Geld in der Welt. Alle deinen Gürtel eng um ein Loch. Es geht noch, es geht noch, es geht ja immer noch. Das Ladengeschäft und die Straße davor. Die beiden jungen Verkäuferinnen sortieren Waren. Das Prinzip der Firma bestimmt. Täglich frische Waren. Was geschieht mit dem Vorhandenen? Es wird vernichtet. Hat das noch einen Sinn? Den tiefsten, mit Überangebot die Preise nicht zu senken. Ich sagte es ja, ich kann nicht richtig denken. Die an jedem Mann verkaufen. Wir werden kein Die erste Verkäuferin streift den weißen Kittel ab. Wir haben Glück, Burschen. Die streicht ab und kehrt nicht wieder. Wir betreten geschlossen den Laden. Das Mädchen halte ich in Schach. Ihr versorgt euch indes und füllt auch meinen Rucksack. Was wünschen die Herren? Wir wünschen, nicht gestört zu werden. Sie dürfen sich hier nicht selbst bedienen. Kein Laut. Wenn Sie sich rühren oder schreien... Wir haben unsere Last verstaut. Jetzt gib uns deinen Rucksack. Da... Siehst du was? Die Frucht! Was mut ihr? Severin reißt den Rucksack herunter, schüttet den Inhalt aus und bemächtigt sich der Ananas, die er einpackt. Sie stürmen aus dem Laden, hetzen die Steintreppe hinab und entfernen sich eilig in der Straße. Diebe! Räuber! Mörder! Man hat den Laden geplündert! Diebe! Räuber! Mörder! Wachstube. Am Tisch in der Mitte sitzt Olim und schreibt bei Lampenlicht. Thank you. Maßgebend für unser Verhalten war die Erwägung, dass wer den Silbersee erreichen oder sich von ihm entfernen wollte, die Flussbrücke passieren musste. Es dauerte auch nicht lange, als sich jene 5 Individuen, die als Urheber des verbrecherischen Unternehmens bezeichnet wurden, näherten. Auf dreimaligen Anruf erfolgte kein Stillstand, und so feuerte ich die 6 Schüsse meines Revolvers ab und traf einen von den Flüchtlingen namens Severin. Die anderen 4 sind im Dickicht des Waldes entkommen und trotz eifriger Nachforschungen nicht aufzuspüren gewesen. Ich ordnete den Transport des Polizeigefangenen ins Krankenhaus an. Im konfiszierten Rucksack fanden sich vor Nummer 1, hoppla, wäre das alles? Der Bursche hat mir gefällig sein wollen und mich kein langes Register schreiben lassen. Ich knalle ihm dafür eins auf die Hosen. Und dank ist der Welt Lohn, mir tut's leid. Ach, was, mir tut nichts leid. Kurz und bündig, eine Ananas. Lächerlicher Einfall, eine Ananas zu rauben. Die Strafe trifft dich doch, als ob du 10 Laib Brot entwendet hättest. Im Gegenteil, sie fällt härter aus, da du dich an einem Genussmittel vergriffen hast. Was geht's mich an? Saftige Innere zu beißen. Aber darf ich es? Ich stelle mir die Frage noch. Warum stellte er sie sich nicht mehr? Wer seine regelmäßigen Mahlzeiten zu sich nimmt, soll sich vorsichtig über die Vergehen seiner Mitmenschen äußern. Ehe ein Mensch durch Stöße von außen vom geraden Wege abgetrieben wird, hat er keine Hölle mehr vor sich. Die liegt durchwandert hinter ihm. Ungeschickter Räuber! Er stürmt ein volles Magazin mit Mehl und Fett. Er kann sich seinen Hunger für 7 Tage stillen. und steckt sich eine Ananas ein, die etwas schmeckt und gar nicht nährt. Wäre es ein Fall wie jeder andere. Aber durch die Ananas wird es rätselhaft. Das reizt zur Lösung. Er ist kein Räuber, weil er so raubte, so gegen die Not durft, so wahllos dumm. Immer weiter trinke, bis ans Wissen, dass nichts gilt. Nun zu helfen, nun zu helfen. Dem der Schöpfer Wohlsanns gilt. Verfügte ich über die erforderlichen Mittel, so würde ich meinen Reichtum gebrauchen, um solche Delikte auf andere Weise zu verhindern. Doch ich habe kein Geld und bin ein armer Landjäger, der schießen muss, wo einer mit guten Gründen rennt. Angenommen, ich stünde mit vollen Taschen da. Ich würde hingehen und meinen Vorsatz erfüllen. Da ich nicht alle hungrigen Mäuler stopfen kann und niemals stark genug bin, eine bessere Weltordnung durchzudrücken, so widme ich mich einem Einzelnen, nachdem ich hier nicht lange zu suchen brauche. Mein Mann ist durch einen Schuss gekennzeichnet. Den würde ich zu mir einladen und als meinen Bruder mit mir leben lassen. Am blauen Wunder hätte ich meine Lust, wie er sich satt isst und seine Hungersnot vergisst und mit allen seinen Fähigkeiten eine Entwicklung nimmt, die den gerechtesten Charakter offenbart. Da schwärzt kein dunkler Rest die reine Seele. Hätte ich doch Geld. Der Hauptgewinn, Ihr Scheck, Herr Olim, ich gratuliere. Was zahlen Sie für einen Rat? Wie man sein Geld anlegt mit Nutzen. Hast du Geld, lass es nicht bei dir im Sack. Geh zu den Menschen und seh es aus. Das ist ein Acker, der düngt sich mit Blut. Da wächst etwas, da kommt etwas heraus. Das produziert die Krone des Gewinns. Zins und Zinseszins. Und dann kommt nichts danach. Für dich schließt sich des Lebens Bilderbuch. Du schlägst dort pünktlich den Kalender auf und liest Termine und du liest genug. Das kalkuliert die Krone des Gewinns. Zu Stein und wundere dich nicht, wenn es nicht leicht gelingt. Sei einmal hart vor einer großen Not, bald siehst du zu, wenn wer ins Wasser springt. Was draußen kläglich schreien, sei blind, sei taub, erlasse keine Schuld. Du büßt ja Geld um Geldes Nutzen ein. Verleugne nie die Krone des Gewinns. Zins und Zinseszins. Das ist Geld. Das ist ungeheuer viel Geld. Allein die Zinsen von einem Kapital von... Oh, bei richtiger Anlage... brüderlichen Freund bei meinem Herzen, den ich mit einem Schuss verletzte, um ihn jetzt eifrig zu heilen. Befreie ich Severin aus der Haft. Ich zerreiße den Bericht. Es war ein Irrtum, ein verhängnisvoller Fehlschuss. Ein Unschuldiger wurde getroffen. Meine Blamage, die ich nicht überwinde. Ich quittiere den Dienst. Krankenhauszimmer mit großem, vergittertem Fenster. Im Bett liegt Severin. Ist es ein Gartenfest? Das ist doch rauschender Wald, wo Blätter klirren. Die Früchte unter den Zweigen hängen unbeweglich. Ich brauche nur die Hand zu heben und pflücke mir Ananasfrüchte. Weshalb strecke ich keinen Arm aus? Den rechten nicht. Den linken nicht? Sind sie lahm? Habe ich Angst? Sind es doch gelbe Lampen mit einer Kerze drin, die den Vorstadtgarten beleuchten zur Blechmusik? Vom vom Fleisch und Saft der Ananas kriegst du nichts zu kosten. Das fällt dir erst nach langem Durst und Hunger zu. Ich kann hier ernten, so viel ich will. Das sind doch Laternen. Die kann doch niemand essen. Die sind Papier und Feuer. Und es verbrennt der ganze Ananaswald. Olim setzt sich behutsam auf den Bettrand. Severin schlägt die Augen auf. Wer sind Sie? Du kennst mich nicht? Du sagst ja du zu mir. Wir wollen Freunde sein. Du wohnst bei mir. In einem steinernen Haus? Ich hab ein Schloss. Und Geld? Für 5-mal Essen? Um das, was war, abgründig zu vergessen. Was soll ich essen in der Morgenfrüh, wenn der Magen von der Nacht so leer? Willst du Kaffee? Oder fette Brühe, sag es mir doch, was erlaubt ich mir? Später vormittags bedrängt mich wieder, dass ich irgendwas verzehren muss. Volle Platten setzt man vor dir nieder. Kaltes Fleisch, Pasteten, Galatguss. Ich will nur, ich weiß nicht, was ich wähle. Die Entscheidung liegt bei dir. Dies und das nicht, wie ich mich auch quäle. Überleg es dir. Mit Vergnügen an den Mittagstisch. Soll's mit guten Dingen dir den Gaumen letzen, Fasanenvogel und Forellenfisch. Und nach Vesper, es wird nichts vergessen, noch das Abendbrot, so viel ist das. Hier empfehle ich Früchte dir zu essen. Halte dich an Ananas. Ich will, ich weiß nicht, was ich wähle. Die Entscheidung liegt bei dir. Dies und das nicht, wie ich mich auch quäle. Überleg es ihm. Ich will nicht von guten Dingen wählen. Was ich will, ist Regelmäßigkeit. Keine Mahlzeit wird am Tag dir fehlen. 5-mal steht der Tisch für dich bereit. Keine Fabelfrucht kann das ersetzen. Diese Pünktlichkeit. Es besänftigt sich das wilde Hetzen mit der Zeit. Im Hintergrund ein schmiedeeisernes Parktor, links Ziersträucher, rechts die Schlossfassade. Sie suchen hier? Ich habe eine Einladung von meiner Tante erhalten und bin hier. Wer ist die Tante? Frau von Luber, die Wirtschafterin des Herrn Olim. Warten Sie noch, ich werde anmelden. Einer entledigen könnte. Weil ich mir die Finger wund schabe und auch nicht die kräftigste bin. Und nirgends will man mich behalten, weil ich nirgends gern gesehen bin. Am liebsten würde ich einfach weglaufen. Thank you. bist also Fenimore. Ich bin sehr dankbar für die Einladung. Das wirst du zu beweisen haben. Du wirst hier einem Herrn Olim und einem Herrn Severin begegnen. Herr Olim ist der Besitzer des Schlosses, dem ich die Wirtschaft führe. Ich, Frau von Luber, einem Herrn Olim. Herr Severin ist krank und wird in einem Rollstuhl gefahren. Lenke deine Blicke auf Olim. Du wirst sehen, wie er sich in der Sorge um seinen Freund Severin wie um das eigene Leben martert. Dabei bedient er einen für jedes Opfer unempfänglichen Glotz. Je mehr sich Olim anstrengt, umso mürrischer quittiert sein Severin. Verstehst du deine Rolle hier? Behalte deinen kühlen Kopf. Entlocke Olim auf eine Weise, die das Maß der Zärtlichkeit bestimmen soll, das Geheimnis dieses Schlosses. Das muss man kennen. Dann setzt man die Daumen an und presst die Kehle, bis Gnade gesäuzt wird. Natürlich alles zu Herrn Olims Besten, damit er die drückenden Sorgen los wird. Beherrschst du ein Instrument? Ich spiele Harfe. Prächtig. Sein Gram lässt sich mindern, wenn wir ihm Musik vorspielen. Ist keiner hier, der Töne zum Erklingen bringt? Meine Nichte Fenimore. Im Schloss? Sie traf vor 10 Minuten ein. Und spielt? Die Harfe. Die Harfe. Köstlich. Ein kleines Fest. Aus großem Anlass. Die Wunde heilte. Es soll vom Besten getafelt werden. Das ist die Nichte Fenimore, die abwechselnd mit uns am Tisch ist und auf der Harfe spielt. Bist du mit diesem Vorhaben einverstanden? Kann mich denn etwas stören? Was bietet sie uns? Cäsars Tod. Kochte es sofort in seinem Blut. stolzes Römerblut ins Bannen. Selbst der Freund leimt keinem Cäsar treu, wenn ihn dieser nur für seine Zwecke kalt missbraucht und sagt es ohne Scheu. Wenn ihn dieser nur für seine Zwecke kalt missbraucht und sagt es ohne Scheu. Heimlich trafen 80 tiefer Spürer und beredet voll Eifersicht. Und genau am Tag der Märzeswieden stach ihm Brutus den verdienten Stich. Cäsar sank von seinem Sitz und stierte seinen Mörder an, als ob's nicht war. Et tu, Brute, rief auf Lateinisch, weil sie dort die Landessprache war. Lasse keiner sich vom Wahn verführen, dass er mehr als jeder andere gilt. Cäsar wollte mit dem Schwert regieren, und ein Messer hat selbst ihn gefällt. Darüber sollte man lachen? Daraus Anregung zum Frohsinn schöpfen? Das verführt doch eher zu... Wie hältst du denn das Messer gepackt? Halte ich es ungeschickt? Was schielst du so nach mir? Nicht nach dir. Wohin? Mit Messerstichen zerfetzt Severin blindwütig eine Ananas. Verlassen Sie uns, Frau von Luber! Den einen kannst du nicht reizen. Und den anderen stachelst du zum Messehelden. Pack deinen Koffer. Morgen früh scherst du dich aus dem Tor, ob's blitzt oder hagelt. Was für ein Anfall. Sind zu viele Eindrücke zu plötzlich auf dich eingedrungen? Wolltest du mit der Niedermetzelung dieser Frucht deinen Widerwillen gegen weitere Genüsse zum Ausdruck bringen? Das galt der Frucht nicht, sondern dem, der sie mich nicht essen ließ. Verbietet dir hier wer? Einst, Olim, wurde mir die Erlaubnis im letzten Augenblick zerschossen. Ich hatte schon die Frucht in meinem Besitz. Da krachte ein Schuss und ich lief nicht mehr. Er hätte mich die Frucht noch essen lassen sollen und dann mein Herz nicht verfehlen. Aber er ließ mich hungrig in meinem Blute liegen. Dieser zehnfach verfluchte, entmenschte Landjäger! Vergiss doch den Landjäger! Rache an diesem Schützen! Und wenn ich's mit dem Leben bezahlen muss! Da hilft nicht das Schwert, es verspornt es, es wird nicht vergeben, es wird nicht vergessen, Zahn um Zahn. Was dich labt, macht dich mutig, du tust, was du musst, später kannst du beten und dir reich die Brust auf. Macherchen, Herr Olim, wer trachtet Ihnen nach dem Leben? Er, Severin. Als Dank für so viel Pflege. So dankt er mir, wenn er erfährt, dass ich es bin, der... Oh Gott. So flüstern Sie es mir ins Ohr. Sie schwören mir, dass Sie es nie verraten und mir bei der Überwachung helfen, dass er sich nie aus dem Schloss entfernt. Das ist geschworen. Alle Schlüssel werden in meine Hände gelegt. Erhalte ich Vollmacht? Ja. Zumachen, abschließen, horchen, ob man mir folgt. Sie können wieder gehen? Seit gestern. Ich wurde angeregt durch den Anblick einer Frucht und auch durch das Mördermesserlied, das Sie sangen. Mich hat dasselbe Lied um meinen Aufenthalt hier gebracht. Sie reisen ab? Auf Befehl meiner Tante. Wären Sie zu einem Umweg bereit? Auf was für einem Wege? Doch dieser führt sie in die Wildnis. Was ist das? Wildnis. Ich möchte mich gern einmal im Leben nützlich machen. Dann ist die Gelegenheit da. Ich habe Freunde, die am Silbersee wohnen. Wo liegt der Silbersee? Ich zeige es Ihnen vom Fenster aus. Straße, die des Schattens war und vor dem Winde ihren Staub erhebt. Es muss schön sein zu fangen in dem Wind und nach dem Rand, wo sich der Wald erhebt. Doch gibt es Windungen, die so ermüden. Immer wieder kehrt der Weg zurück. Wenn ich das Ziel mit meinen Augen hab, dieses Wandertages Ende sein. Am Himmel sind doch Sterne aufgezogen und scheinen in die Finsternis hinein. Der Pfad ist schmal, der durch das Dickicht leitet, und deutlich wuchert Distelkraut und Sticht. Ich bleibe fühllos, wie mein Fuß auch schreitet, und schreien Eulen, ich vernehm sie nicht. Die Nebel steigen, und schon ist die Nähe des Wassers, das im Monde fröstelt, da. Das ist der weiße Dampf von warmen Quellen, und meinem Ziele bin ich jählings nach. Es täuscht der Dunst, und er verirrt die Schritte, und es ertränkt den Weg, der tiefe Sinn. Ich lasse mich von thank you. Einige Tage später. Treppenhaus. Severin kommt und schmettert die Glastür ins Schloss. Hört das keiner? Kracht das nicht genug? Er paukt auf den Gong. Und ihr wollt mir einreden, dass ich mich nicht habe vernehmen lassen? Dann noch einmal. Ausgeschlafen in Dornröschens Schloss. Ich hörte die Gongschläge und denke mir, dass Herr Severin einen Wunsch haben? Herr Olim soll kommen. Es kann nichts ohne die Billigung von Frau von Luber geschehen. Wo steckt Olim? In seinen Zimmern hält er sich auf. Warum verbirgt er sich seit Tagen vor mir? Aus welchem Anlass sollte er? Weshalb erklärt er mir nicht, warum ich hier eingeschlossen werde? Man schließt ihn doch nicht ein. Das Fräulein Fenimore ist wieder da. Fenimore? Das Fräulein darf ins Schloss. Ich will mein Glück bei Herrn Olim versuchen. Die Kleine wird Ihnen das Warten verkürzen. Haben Sie meine Freunde gefunden? Wo Sie beschrieben, waren Sie. Ich musste Sie führen. Hierher? Nur dem Fräulein war der Zutritt erlaubt. Sie haben sich mit ihm eingedrängt. Die Burschen bleiben und weichen nur der Gewalt. Wie heißt er? Olim. Nochmal. Nun, Olim. Haltet mich fest! Hockt im Gebälk. Wo ist Severin? In dies Turmgehäuse dringt er mir nicht. Verfolgte er mich über alle Treppen? Bis unter den Dachboden. Da verließen ihn die Kräfte. Noch hinsinken beschwor er die Belagerung. Belagerung? Mit vollkommener Entziehung der Nahrungsmittel. Das ist doch ungeheuerlich. Dass einer einem das Leben aushungert? Es ist das Übliche, Herr Olim. Man müsste Hilfe holen. Wen? Trösten wir uns ein bisschen. Vorerst gehungert wird nicht. Es wird täglich gespeist. Keine vielen Schüsseln, denn die könnte ich nicht heraufschleppen in alle Heimlichkeit. Das wollen Sie für mich tun? Wenn auch Sie etwas für mich tun? Alles. Unterschreiben Sie mir das. Ja. Ja. Jetzt kann Herr Severin sein Mütchen kühlen. Er wird sich mit der Zeit besänftigen. Er braucht nur Zeit, um klare Einsicht in die Dinge zu gewinnen. Sowas muss wachsen. Vielleicht muss man verhindern, dass Sie ausbrechen und Unheil anrichten, wo es nicht beliebt ist. Was brauchen Sie, die Schlüssel? Den Schlüssel? Aufschließen! Es ist wichtig, was ich ihm zu sagen habe. Ob er das kann, in meine Brust. Ich halte sie ihm hin. Ich fürchte mich vor seinem Zorn nicht mehr. Aufschließen! Kellerraum. An einer Säule in der Mitte steht Severin mit Ketten gefesselt. Die vier Burschen hocken auf den Steinfliesen. Thank you. Odysseus an den Mast des Schiffes, ließ mit Seilen um den Leib sich schlieren, an dem Inselstrande der Sirenen, die mit süßem Liederklang verführen. Dass wer hinhört, seine Fahrt beendet, und mit Eile lässt sein Fahrzeug stranden, ihn treibt die Begierde bei den Wesen, die so lockend singen, rasch zu landen, um von dem Getier mit Menschenköpfen und mit Klauen unterm Vogelleibe gleich zerfetzt zu sein, zu spät zur Einsicht, dass man ferne den Sirenen bleibe. Es fallen diese Ketten ab, wenn's an der Zeit ist. Schließt von außen ab und nehmt den Schlüssel mit. Wann wird sich das in meinem Blute ändern? Ich kann nicht das Wachs ins Ohr mir träufeln, um mich zu verschließen diesem Rauschen. In mir quillt es und ich bin verurteilt. Den Sirenen meines Zorns zu lauschen. Welle schlug um Welle meines Blutes, alles drängt in heißem Strom nach oben. Wann veräben diese Fieberfluten, wann beruhigt sich das wüste Toben? Soll ich lange warten auf das Zeichen, bis von selber fallen meine Ketten? Dann begreife ich, dass es gelungen, mich doch endlich vor mir selbst zu retten. Frau von Luber ist in den Keller gekommen und hat sich hinter der Säule zu schaffen gemacht. Als Severin verstummt, fallen auch die Ketten von ihm ab. Herr Olim steckt in der Haube des Turms. Hier ist der Schlüssel, Herr Severin. Mein Olim, der mir Gutes tat. Dass Sie kamen, das geschah, um mir die Ketten abzunehmen, von denen ich mich erst befreien wollte, wenn mich mein Zorn verließ. Da sanken sie, und ich bin ohne Zorn. Es wird Herrn Olim sehr überraschen, wenn er sie so versöhnlich gestimmt sieht. Ihn überraschen? Erwarten wird er es. Noch argwöhnt er den Judaskuss auf jeder Lippe und in der hingehaltenen Hand das Messer. Sobald Olim für ihr Friedensangebot reif ist und seine Hasenangst verliert, führe ich euch einander zu, wie Braut und Bräutigam. Doch vorher geduldet sich das Bräutchen im stillen Kämmerlein. Und sollte ihm die Weile lang werden, dann kann es ja mit Ketten spielen. Dann ist es doch zu spät. Wenn er nicht gleich erfährt, wenn dieser Zweifel sich in ihn frisst, wenn ich nicht gleich gelaufen komme, ihn um Vergebung bitte, lasst mich zu ihm! Saal. Frau von Luber und Baron Lauer. Vor ihnen der mit Nachspeisen und Weinflaschen überladene Esstisch. Im Hintergrund sitzt Fenimore. Nochmal! Man muss es zweimal hören, um nichts von seiner Köstlichkeit zu verlieren. Sie sind anspruchsvoll, Baron. Unersättlich im Anhören saftiger Späße. Wer sitzt auf dem Dachboden? Das ist Olim, der Schlossherr. Und im Keller hockt? Severin, sein Schützling. Die zwei ehemaligen Feinde. Jetzt dicke Freunde. Und können zueinander nicht kommen. Die Schlüssel sind viel zu fest. Götterweib. Er küsst sie. Fenimore entfernt sich durch die Tapetentür. Es wächst uns in den Mund der Wein, wir graben in die Weine nicht. Und wissen nicht, wer die Trauben von den Reben bricht. Wir selber rühren keine Hand, wir verraten. Die Saaltüren werden geöffnet. Olim und Severin erscheinen. Vergib. Vergib. Was soll ich dir vergeben? Meine Angst. Ich drohte dir doch mit dem Stock. Schon vorher, als ich es dir nicht gleich gestand. Ich hätte dich zerfleischt. Nein, du hättest es gehört und hättest mir kein Haar gekrümmt. Du schlägst mich doch auch jetzt nicht. Vergib mir meinen Zorn. Ich ließ ihn dir zu lange. So lange, wie man braucht, um zu lernen, sich nicht zu rächen. Wir fehlten beide. Wir büßten beide auch. Die Schlüssel? Fenimore tritt an den Tisch, legt wortlos die Schlüssel hin und verlässt das Haus. Da brennen schon die Kerzen auf dem gedeckten Tisch. Für meinen Gast und für den Schlossherrn. Welche Sprache! Als ob Sie hier was zu befehlen hätten. Erkennen Sie mich in meinem Zustand des Verfalls nicht? Sie sind Herr Olim, der Schlossherr von einst. Bin ich's nicht mehr? Wenn Sie sich nicht entsinnen können, lesen werden Sie es können. Ich habe nichts verschenkt. Bestreiten Sie auch das, dass Sie in der Angelegenheit dieses Burschen eine falsche Anzeige erstatteten und einen Räuber der gesetzlichen Verfolgung entzogen? Das wird mit Zuchthaus bestraft. Der Junge ist auch nachträglich reif für den Staatsanwalt. Wollt ihr euch aus dem Schloss abholen lassen oder wollt ihr freiwillig gehen? Komm. Also verduften. Das einzig Kluge. Die Hunde los! Und wer uns stören will, den reißen sie. Wer Zeit sich lässt und misst die Zeit, der stellt die alte Ordnung her. Was ändert er? Was ändert er? Der Herr sagt, dass jetzt der Zeitenwende wär. sind nur noch nicht bekannt. Die Rede vom Schlaraffenland, die Rede vom Schlaraffenland. Die kleine Störung handelt nicht, sie schwingt sich aus und wieder steht es still, das Rad der Zeit, die unten quetscht es breit. Und überall erprobt die alte Ehrlichkeit. So überdauert allen Weltenbrand das ewige Schlaraffenland, das ewige Schlaraffenland. Himmel, Wolkenflucht. Auf der Landstraße kommen Olim und Severin. Stütze dich nur fest auf mich. Es wird schon gehen. Es geht nicht mehr. Wir sind zwei Untaugliche. Wenn der eine vor dem anderen keine Angst mehr hat und der gegen ihn keinen Zorn mehr hegt, dann ist keinem von beiden der Odem länger erlaubt. Sie müssen wegziehen und sich in den Wäldern verkriechen, um zu sterben. Zorn und Angst... Das sind die beiden Leidenschaften, die das Elend anrichten. Der Zorn greift an, die Angst flüchtet. Der Mensch soll aber weder angreifen noch flüchten. Er soll sich auf halbem Wege begegnen und auf glatter Ebene nebeneinander hinschreiten. Wohin? An den Silbersee. Was suchst du am Silbersee? Das Wasser des Silbersees. Um nicht mehr Erde unter den Füßen zu haben. Ich folge dir ins Wasser. Stütze dich fest auf mich. Merkwürdig. Worüber wunderst du dich? Dass überhaupt jetzt Schnee fallen kann. Was bedeutet das? Das ist noch viel wunderbarer. Hörst du es auch? Zum ersten Mal das Schneeflocken klingen, wenn sie aufeinander fallen. Ich weiß, was gesungen ist. Dass wir uns vorm Tod, der uns bevorsteht, nicht fürchten sollen? Und diesem Schneetreiben nicht zürnen, das uns den Zugang zum See versteckt. Denn wir werden nicht sehen, wo das Land aufhört und das Wasser anfängt. Jetzt weiß ich, dass wir uns dem See nähern. Die Wasser singen. Hörst du es nicht? Mit solchen Stimmen? Schritte, Severin. Ein ungeheurer Orkanstoß fegt den Schnee von den Bäumen. Thank you. frühlingsgrün erscheint die Landschaft. Nur der See ist eine gefrorene Fläche unter der strahlenden Sonne. Der See fror zu. Jetzt scheint die Sonne. Um uns zu locken? Wir sollen weitergehen. Der Pfad ist fest. Wie Fenimore es sagte. Was sagte Fenimore? Wer weiter muss, den trägt der Silbersee.